WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind hier richtig in guter Stimmung bei 1 Live durch die tolle Musik von dem Kollegen Klaus Vier, der hier gerade im Radio gesendet hat. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Marie und die Marie ist 59. Guten Morgen, Marie. Ja, guten Morgen, Domian. Peinlich, peinlich genug, ne? 59 zu sein. Ist das peinlich, findest du? Ja, ich finde das ganz schlimm. Dieses Jahr kommt der Zähler rum, dann wird dann die 6 davor stehen. Das heißt, du hast große Probleme mit dem Altwerden. Ja, also wenn man bedenkt, dass ich ja eigentlich mein ganzes Leben eigentlich nicht so gut genutzt habe, was die Sexualität angeht, dann schon. Ist das auch das Thema, weswegen du anrufst? Ja, ganz genau. Ja. Weil ich stehe eigentlich sehr gut und komme ganz gut an, auch bei jüngeren Männern. Mhm. Und das ist auch so primär eigentlich mein momentanes Problem. Ja, erzähl mal, weswegen du genau und konkret angerufen hast. Ja, also ich habe zurzeit einen jungen Mann, der ist 34 ist er. Mhm. Und der versetzt mich also so, er löst so viel in mir aus, dass ich, ich bin eigentlich immer recht gefasst, weil ich möchte eigentlich nur eine Sexualbeziehung haben, ja, dass ich mich hin und wieder verabreden kann und dass ich halt meinen Spaß habe, möchte das gut ausleben. Mhm. Und dann ist auch okay und jeder geht halt seiner Wege und ja, und wenn wir haben uns zufällig getroffen, also das hat auch auf Anhieb gefunkt, ich war gar nicht so drauf abgestimmt. Wie lange läuft das jetzt schon? So seit Ende November letzten Jahres. So, und was löst der jetzt Besonderes in dir aus? Was dich dass ich so unruhig werde. Ich werde so richtig verrückt unruhig und das nervt mich richtig, dass ich mich da nicht selber besser fasse. Könnte es sein, dass unsere Marie ein bisschen verliebt ist? Ich weiß es nicht. Ja. So alt ich bin, ich kann es nicht sagen. Also im Ernst, bisher hattest du junge Männer hauptsächlich für sexuelle Affäre? Also ich sag mal, das ist der Dritte. Okay. Der Dritte. Und ich muss da mal ein bisschen ausholen. Ich habe eine langjährige Partnerschaft hinter mich gebracht, sage ich mal, mit 27 Jahren Partnerschaft. Das ist ja auch nicht gerade wenig. Mhm. Und ich bin eigentlich jung angefangen. Und aber Sexualität habe ich eigentlich in dem Sinne nicht so gut ausgelebt. Mhm. Und meine Vorlieben, die ich immer so auch im Kopf hatte, die habe ich überhaupt nicht ausleben können. Und haken wir da gleich mal ein. Was sind denn das für Vorlieben, die du nicht hast ausleben können? Ja, also ich mag also nicht nur im Bett Sex haben. Das ist für mich schon mal ganz wichtig. Mhm. Dann ich es also auch, ich sag mal, egal, auch alle Stellungen mag ich ganz gerne. Und also nicht nur im Bett Sex heißt du draußen, Outdoor. Im Fahrstuhl, also gerne, im Auto? Gerne. Also okay. Wie es sich halt ergibt und wenn man es möglich machen kann. Also es sollte schon vernünftig sein. Gut, alle also Stellungen, das ganze Programm der Stellungen, hoch und runter, möglichst im Freien. Ja, wenn das da auch geht, ja, dann könnte man das auch machen. Okay. Das können dir die jungen Männer bieten, mit denen du bisher den Kontakt hattest. Ja, ich sage mal so, sie sind so, ja, bislang kann ich das eigentlich nur so befürworten oder sagen wir zustimmen, dem zustimmen. Mhm. Und die Affäre, die ich vorher hatte, also die war eigentlich die schönste, muss ich sagen, die beste auch. Und warum ist die kaputt gegangen? Ja, weil wir eben verheiratet und jetzt ein schulpflichtiges Kind und die Zeit reicht halt nicht mehr. Ja. Und okay, also ich halte fest, mit den jungen Männern klappt das mit dem Sex ganz gut. Du holst viel nach, was du früher nicht erlebt hast in einer festen Beziehung. Ja, muss ich auch bestätigen, ja. Ja, so, und jetzt ist da einer, mit dem du seit November zusammen bist und du erkennst dich gar nicht mehr so richtig wieder. Ja, Aber es ist auch so, ich kann mich mit ihm nicht terminieren, also jetzt, ich sag mal, so verabreden. Warum nicht? Wir treffen uns eigentlich immer nur, ich sag mal, auf Party und dann, dann funkt es zwar gleich wieder und wir sind dann zusammen, aber das ist mir nicht dieser richtige Weg und das nervt mich enorm. Und Moment, was ist denn der richtige Weg? Bitte? Was ist denn der richtige Weg? Was wäre denn der richtige Weg? Ja gut, dass man telefonieren kann und sagen so, wann hast du Zeit oder wann habe ich Zeit und dass man sich dann irgendwie einen Zeitpunkt auswählt, dass man das... Über was reden wir? Reden wir, dass du dich jetzt verliebt hast in diesen jungen Mann? Ich weiß es ja nicht. Jedenfalls macht mich das, ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl, dass ich dann wirklich überhaupt nicht konzentrieren kann. Und das ist für mich etwas ganz Neues. Wann warst du denn das letzte Mal in deinem Leben verliebt? Ja, Fragezeichen, ne? Oh, das sagt viel aus. So lange musst du nachdenken. Ja, doch, muss ich. Denk nach, wann? Du bist jetzt 59. Bist bald an der bösen 6 angekommen, an der 60. Ja. Wie lange liegt es zurück, dass du das letzte Mal verliebt warst? Also ich denke, da war ich vielleicht 42 oder 38. Mhm. Gut, dann ist es natürlich auch klar, dass dich das jetzt irgendwie irritiert und ein bisschen aus der Bahn wirft. Das ist ein junger Typ, mit dem du gut im Bett zurechtkommst. Und offensichtlich sind da jetzt auch noch andere Gefühle im Spiel. So deute ich das schon richtig. Ja. Das ist schon richtig. Ich sehe das ja auch so. Nur was mich an der Sache nur so irritiert oder ich sag mal so verrückt macht, das ist ja eben, dass ich mit ihm nicht kommunizieren kann. Das ist einfach eine Sache. Wie, verstehe ich nicht, kommunizieren. Kannst du nicht mit ihm reden, nicht mit ihm schreiben? Ich versuche es manchmal, aber dann lasse ich das auch wieder sein. Weil wenn ich mal so sachlich argumentiere, dann gibt er ein Feedback rüber, komme ich dann so auf Details, dann ist ihm das irgendwie, weiß nicht, das ist dann nicht seine Welt, so sich dann so sexuell anzusprechen. Kann ich gar nicht landen. Und das, ich verstehe nicht, was du meinst. Über was kannst du mit ihm nicht sprechen? Ja, so, wenn ich einfach so jetzt mal volle Bestätigung gebe, wie schön manche Sexstellungen waren oder wie lustvoll ich mich ihm hingeben konnte oder so, dann bestätigt er sowas nicht. Also er schreibt das nicht zurück. Wenn wir zusammen sind, dann kann er das alles artikulieren. Das macht er, aber schreiben tut er das nicht. Hast du denn den Eindruck, dass er auch etwas in dich verliebt ist? Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich schon. Vielleicht ist das so diese große... Ja, dass er sich selber zögert, dass er sich zurückhält, sich bedeckt hält. Ist er denn Sind wir dabei, dann sagt er, dass du mir ja nicht mit den anderen gehst und du darfst keinen anderen nehmen und so. Mhm. Und wenn ich ihn dann verlasse, dann ist er ganz anders immer, ne? Aber er ist solo. Ja, er ist halt auch solo. Wie oft seht ihr euch in der Woche? Na, gar nicht. Also gar nicht. Wie? Nein. Wie oft seht ihr euch im Monat? Wir haben uns vielleicht jetzt 4-mal gesehen. Ach, 4, 5-mal. Das ist doch viel zu wenig. Ja, allerdings. Wie kommt denn das, dass ihr euch nur so selten seht? Ja, das ist ja genau das, was mich ja so kirre macht. Jetzt haben wir uns 10 Tagen 2-mal gesehen. Das war jetzt natürlich 2-mal hintereinander, so ziemlich kurzfristig. Und ist das für ihn kurzfristig. Ist das dann, wenn ihr euch dann seht, ist das immer Sex dann? Ja, meistens schon. Wir sind danach, sind wir natürlich noch einen Tag zusammen, aber... Hast du denn auch so Vorschläge schon gemacht, dass man mal vielleicht gemeinsam essen geht, ins Kino geht, ins Theater geht? Habe ich auch schon gemacht. Das einmal hatten wir das also dann canceln müssen, weil er selber, da kam ich zu spät mit meinem Vorschlag, dann hat er was und meint er nur heute nicht. Dann habe ich das ja gleich auf den nächsten Tag verschoben, also auf das nächste Wochenende. Dass er dann, wenn er aus dem Job kommt, dass er dann Zeit hat. Mhm. Habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich habe das erst letzte Woche gemacht. Hast du den Eindruck, dass du mehr vorschlägst als er? Ja, das habe ich so das Gefühl. Aber wiederum muss ich auch sagen, wenn ich nichts tue und ich lasse ihn kommen, dann ist das mehr seine Rolle. Vielleicht bin ich da so direkt und so fordernd oder so. Keine Ahnung. Also das heißt, du musst jetzt den goldenen Mittelweg suchen. Du darfst ja nicht überrollen, nicht überrumpeln. Du musst dem... Ich weiß nur, Domian, selber, dass man mir meines Lebens immer nachgesagt hat, ich wäre zu dominant. Und davor habe ich nur ein bisschen Angst, dass ich das vielleicht unbewusst auch jetzt tue. Ja. Allerdings dass das dann so rüberkommt. Gehe ich mal davon aus, wenn er auch in dich verliebt ist, dass er natürlich dann gerne auch auf Initiativen eingeht von dir. Das heißt, das ist jetzt so ein Seiltanz. Du solltest initiativ sein, aber auch nicht zu massiv, nicht zu klammerig, aber du musst ja auch interessant sein für ihn. Aber geh diesen Weg über das Seil doch mal. Und wenn du da Lust drauf hast und das Gefühl hast, dann lass dich doch auch mal auf solche Gefühle ein. Wenn es scheitert. Ich mache das ja. Also ich meine, ich möchte das ja und ich mache das auch. Nur dieser Zustand selber, das ist so für mich ist das, ich spreche das mal so aus, so ungewiss. Ja, aber so ist es doch immer. So unnahbar. Ja, aber und so das reicht mir eben nicht. Dann musst du mehr Leben in diese Beziehung bringen. Dann forciere mehr Aktivitäten, damit du siehst, was er will und ob das eine Substanz hat. Und ach so. Das mach. Ja gut, okay. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Ja gut, bleibt ja kein anderer Weg übrig. Natürlich, gar nichts. Entweder geht es so oder so. Ja. Weil ich sag mal, ich möchte mich da nicht quälen. Ich möchte da auch nicht irgendwo auf Haltemodus stehen, sondern dafür ist mein Leben zu kostbar. Ja. Und ich möchte dann muss ich mich abwenden und sagen, okay, das war das eben der Falsche. Genau. Aber dann gehe ich eben weiter. Ja, genau. Aber, so, wie gesagt, so musst du es machen. Mal, ich möchte auf keinen Fall nochmal einen Gleichaltrigen. Ja, also du hast jetzt jemanden guten da im Visier. Versuch es mal, forciere es und vielleicht unterhalten wir uns im halben Jahr nochmal. Ja, okay. Dann bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, okay. Ich wünsche viel Glück, toi, toi, toi. Ja, danke. Ja, tschüss, Julian, ne? Ciao. Also ciao, tschüss. Die Marie ist verliebt mit 59 und ist so ein bisschen neben der Kappe, glaube ich. Hier ist Martin. Martin ist 25. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Domian. Hallo Martin, um was geht's bei dir? Ja, ich bin auch verliebt, allerdings unglücklich. Oh, und das ist nicht schön. Nein, das ist nicht schön. Also die Geschichte ist relativ lang, deshalb fange ich mal gleich an und halte mich kurz. Das ist nett. Ich war vor einiger Zeit auf einer Webcam-Seite und dort, ja, wo eben sexuelle Leistungen auch vor der Kamera angeboten werden. Mhm. Und dort bin ich aber jetzt, ohne dass ich da jetzt das in Anspruch genommen hätte, eben mit einer Frau so durch den freien, kostenfreien Chat so in Kontakt gekommen. Mhm. Wir haben nette Nachrichten ausgetauscht, eine Zeit lang. Ja, und dann habe ich irgendwann aus Spaß mal, ohne dass ich dachte, dass das was überhaupt hier funktionieren könnte, mal gefragt, ob ich sie persönlich treffen könnte. Mhm. Und das hat sie erstmal abgelehnt, aber nach einiger Zeit hat sie dem dann doch zugestimmt. Ist das denn eine Frau, die dort auch professionell diese Webcam-Dienste anbietet? Ja, ja, sie verdient damit Geld. Ah ja, okay. Und das macht sie professionell. Also sie, okay. So, dann hast du einen privaten Anlauf gemacht und der hat gleich gefruchtet. Nach einiger Zeit, nach einiger Hartnäckigkeit hat sie das dem tatsächlich zugestimmt. Sie war, sie ist wie viele, die dort arbeiten, Rumänin. Mhm. Und sie war allerdings zu dem Zeitpunkt, wo sie dem zugestimmt hat, nach Palermo umgezogen. Ah. Und ich bin tatsächlich dann nach Palermo gereist, ach du lieber um Gott, zu treffen. Ach ja, du ja. Hatte sie dich denn vorher per Cam auch schon gesehen und kennengelernt? Nur mal ganz kurz. Ah, ja. Nur ganz kurz. Da bist du wahnsinniger nach Palermo gefahren, aus Deutschland. Ja, richtig. Wir erinnern uns, Palermo liegt ganz unten, ne? In Italien. Ja, Sizilien. Ja, ja, genau. Gut, ja. Du fährst nach Palermo. Liebestoll, wie du bist, fährst du nach Palermo. Ja, so ungefähr. Mhm. Und da kam es dann tatsächlich auch zu einem ganz kurzen Treffen, ungefähr eine Viertelstunde oder so. Mhm. Und sie war in Begleitung einer Freundin und es stellte sich heraus, dass sie dort nach Palermo, von Rumänien nach Palermo gezogen war, um dort auf dem Strich zu arbeiten. Ach so, die war vorher in Rumänien gewesen, dann nach Palermo. Richtig. Nicht in Deutschland, sondern nach Palermo, verstehe. Nein, genau, so ist es. Ja, und naja, also das Treffen war sehr kurz. Sie hat mir bei dem Treffen mehrfach angeboten, ich könnte sie ja haben, ich könnte mit ihr schlafen, aber ich müsste bezahlen, wie alle anderen auch. Okay, verstehe. Da habe ich mich natürlich nicht drauf eingelassen. Ja. Aber wir sind danach weiter in Kontakt. Wie lange warst du denn dann in Palermo? Ja, 2 Tage nur. Okay, war ein teurer Trip. Ja, das stimmt, aber... Ja. Es war eine interessante Erfahrung. Wie lange liegt Palermo jetzt zurück? Das war Ende November. Gut, weiter in der Geschichte. ja, die Geschichte ging so weiter, dass wir in Kontakt geblieben sind und sie zu einer guten Freundin sozusagen geworden ist. Einfach auch dadurch, dass ich mich eben darauf nicht eingelassen hatte und nicht nur Sex wollte. Mhm. Was heißt gute Freundin? Sie ist nach wie vor in Palermo und ihr chattet miteinander, oder wie? Naja, sie ist zwischenzeitlich wieder nach Rumänien zurückgekehrt, mhm, weil sie diesen Job eben wirklich nur ein paar Wochen lang gemacht hat und festgestellt hat, dass sie da drunter sehr leidet. Okay, aber wie kommuniziert ihr? Wir telefonieren. Mhm. Mhm. Habt ihr euch seitdem nicht mehr gesehen? Wir haben uns nicht mehr gesehen. Mhm. Und kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, hat sie dann im Telefonat gesagt, komm zu mir und feier mit meiner Familie Weihnachten und ja, lerne meine Familie kennen. Mhm. Und, was hat Martin gemacht? Martin hat abgelehnt, blöderweise. Mhm. Und das war, glaube ich, der größte Fehler, den ich wahrscheinlich je gemacht habe. Denn kurz später war der Kontakt wieder abgebrochen, ihr Telefon nicht mehr erreichbar. Mhm. Und ich hörte dann durch ihren Ex, der mich kontaktierte im Internet, dass sie wieder nach Palermo gegangen wäre, aber nicht auf den Strich, sondern zu einem Mann, mit dem sie jetzt zusammenleben wollte. Wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge heute ist, sie ist lebt mit diesem Mann zusammen. Ja. Und ich bin weiterhin mit ihr in Kontakt. Ja. Und sie hat mir, ich habe ihr natürlich auch gesagt, was ich für sie empfinde. Und sie hat mir gesagt, ja, sie hätte mehr gewollt, aber nachdem ich Weihnachten abgelehnt habe, hätte sie gedacht, ich hätte kein Interesse. Martin, lass dich nicht verarschen. Lass dich ja, nicht verarschen. Ich weiß. Ich finde es gut, dass du da nicht hingefahren bist. Ja. Das ist eine heiße Luftnummer, die ganze Geschichte. Schlag dir die Frau als Liebesbeziehung aus dem Kopf. Sage ich dir ganz klar, als Außenstehender, aufgrund der wenigen Fakten, die du mir erzählt hast. Vergiss es. Das ist schon richtig. Also nur das fällt natürlich schwer, weil... Aber so weit bist du ja noch nicht mit ihr in einer Verliebtheit drin, dass es richtig weh tut. Du hast die Frau... Oh doch, das schon, das durchaus. Ja gut, aber stell dir mal vor, du wärst mit ihr jetzt schon ein paar Monate richtig zusammen. Was meinst du, wie es dann täte? Du hast die einmal kurz in Palermo gesehen, bevor sie auf den Strich ging. Also, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, das ist... Wie lange bist du solo? 25 Jahre. Ah, ich verstehe. Dadurch hat das auch so ein besonderes Gewicht für dich. Das ist richtig. Ah, du hattest noch keine Beziehung. Richtig, ja. Ich verstehe. Ich war natürlich einige Male verliebt, aber es hat nie sollen sein. Und diesmal ist es wieder so. Ja, aber du suchst dir da... Geht es denn vielleicht noch ein bisschen komplizierter? Nein, ja, das ist wirklich der Höhepunkt sozusagen. Schön wäre es doch, wenn du mal irgendwo in der Stadt, in der du lebst, irgendwo in der Disco, in der Kneipe, in der Bar... eine nette junge Frau kennenlernen würdest und dich vis-à-vis mit ihr unterhalten würdest. Das fände ich mal ziemlich gut. Ja, das stimmt. Nicht, aber nicht Palermo, Rumänien und telefonieren und Strich und ach du lieber Himmel. Nee. Das ist im Moment halt die Situation bei mir. Und also Martin, ich weiß, dass es natürlich immer sehr schwierig ist, wenn man verliebt ist und ein Außenstehender sagt, vergiss es. Ich sag's dir trotzdem. Vielleicht wirkt's so ein bisschen nach. Ich würde dich wirklich ermutigen, wirklich. Wenn es auch eine schräge Sache wäre, würde ich sagen, komm, versuch mal. Warum nicht? Die Liebe geht ungewöhnliche Wege. Aber dieses Ding ist für mich als Außenstehender so klar, dass das nichts wird für dich und dass du da dein Glück nicht findest, dass ich dir eindeutig sage, lass es sein. Mhm. Und konzentriere dich wirklich lieber darauf, dass du jemanden Neuen kennenlernst. Warum hast du eigentlich noch keine Beziehung gehabt? Ja, ich bin an sich sehr schüchtern. Ach, du wirkst super nett am Telefon. Weiß ich, bin ich vielleicht auch, aber ich bin sehr schüchtern. Also ich habe so auf der Straße oder auch selbst auf einer Party... Also ich bin sogar zu schüchtern eigentlich, um auf Partys zu gehen. Mhm. Von daher fällt das meistens flach. Aber so auf der Straße jemanden anzusprechen, das ist einfach zu viel für mich. Du, das muss ja nicht direkt auf der Straße sein. Das muss ich dann irgendwie im Rahmen der Diskothek, einer Bar oder bei privaten Feierlichkeiten ergeben. Mitten auf der Straße ist natürlich wirklich schwierig. Das heißt, du hattest auch noch nie Sex? Nein. Ja, das ist richtig. Ich hatte noch nie Sex. Mhm. Wie denkst du selbst darüber? Über Sex? Nee, dass du nicht über Sex, dass du das noch nicht hattest. Oh, Ja, ist halt so. Ich bin da jetzt nicht so... Das beruhigt mich. Nee, das beruhigt mich, dass du sagst, ist halt so. Da muss man auch noch nicht, ich wollte dir nur sagen, dass du da auch noch nicht panisch reagieren musst. Nein. Das ist aber alles völlig okay. Es wird sich schon fügen. Mensch, ja. Martin. Also, lass die Rumänin Rumänin sein. Und lass sie glücklich sein in Palermo mit ihrem Macker. Und ich wünsche dir ein nettes Mädel da, wo du wohnst. Vielen Dank. Was machst du beruflich? Ich studiere noch. Ja Mensch, was studierst du? Medienwissenschaft. Ja, da kommst du doch mit Dutzenden von Menschen zusammen. Unter anderem auch mit weiblichen Menschen. Ja, das stimmt. Da muss sich doch irgendwie mal was ergeben. Da musst du dich trainieren, dass du da, wenn du jemanden nett findest, vielleicht auch mal ein bisschen näher rangehst. Du musst ja nicht gleich mit der offenen Tür da ins Haus fallen, aber dass du dich so ein bisschen mehr traust, mal ansprechen, vielleicht mal verabreden auf einen Kaffee und so Sachen zu machen. Ich dachte, du sitzt da meistens zu Hause alleine, aber du bist ja ständig unter Menschen und lernst auch Frauen kennen. Ja, das stimmt, da ist was dran. Also, da wünsche ich dir ganz viel Glück, Martin, dass das funktioniert und in der anderen Sache habe ich dir meine Meinung gesagt. Ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Versuche es. Alles Gute, Martin. Danke dir eben. Tschüss. Schönen ciao. Abend. Dankeschön, tschüss. Hier ist Dylan, stimmt das? 22? Hallo? Dylan. Hallo? Dylan, stimmt das? Hallo, heißt du Dylan? Hallo. Ja, Dylan. Hallo. Dylan, entschuldige. Dylan. Hallo, grüß deshalb das Schweigen. Dylan. Ja. Woher kommt der Name? Ja, ist ein türkischer Name. Ein türkischer Name. Mhm. Richtig. Liebe Dylan, schön, dass du da bist. Um was geht es? Ja, es geht darum, ich bin seit 2 Jahren verheiratet. Mhm. Sehr unglücklich verheiratet, weil ich nicht den Menschen, also den Jungen heiraten konnte, den ich eigentlich haben wollte, den ich eigentlich geliebt habe. Warum hast du immer noch Liebe vielleicht? Immer noch Liebe. Warum hast du den geheiratet, mit dem du jetzt verheiratet bist? Da muss ich von vorne anfangen. Ich war 16, als ich mit meinem Ex-Freund zusammengekommen bin. Mhm. Und als ich 18 war, da musste er zum Wehrdienst in die Türkei. Mhm. Hat mir hoch und heilig versprochen, sobald er zurückkommt, dass er dann halt das um meine Hand bittet. Also bei uns ist das so, dass man dann um die Hand bittet. Ich wusste aber von Anfang an, dass das irgendwie schieflaufen würde, da er kein Türke war. Er war Kurde, also kurdischer Herkunft. Mhm. Und meine Eltern waren halt von Anfang an gegen diese Beziehung. Und dann ist er halt zum Bund gegangen in die Türkei für 1,5 Jahre und ab dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Du hast gar nichts mehr gehört? Kein Brief, keine Mail, gar nichts? Ja, das ist Folgendes. Er hatte angeblich sein Handy verloren, wo meine Nummer drauf war. Und ich hatte meine Nummer war damals ganz frisch, also 3 Wochen alt, meine neue Mobilnummer. Und daher hatte er die auch nicht im Kopf. Gut, aber die kann man ja irgendwie rauskriegen, wenn man das will. Ja, wie denn? Er hatte keinen Kontakt zu meinen Eltern. Eltern, die haben ihn gar nicht beachtet. Nee, keine gemeinsamen Freunde? Nein, hatten wir nicht. Also. Das war eigentlich eine geheime Beziehung. Ah, verstehe. Ne? Mhm. Weil das halt ein Tabuthema war. Türke, Kurde, das ging gar nicht. Mhm. So, und er hat mir immer halt Briefe geschrieben, hat mir immer Briefe geschrieben, nach Hause zu uns. Die meine Mutter dann abgefangen hat. Wie gemein. Ja. Wie gemein. Genau. Das hat er dir später erzählt? Das hat er mir später erzählt, richtig. Er hatte mich ja angerufen, nach seiner Rückkehr, hat er auf mein Festnetztelefon angerufen. Mhm. Er hatte ja meine Handynummer nicht. Und da bin ich, paar Mal wurde anonym angerufen, da habe ich mich schon gewundert, mein Gott, warum legen die immer auf, wenn meine Eltern dran gehen? Ne? Ja, das war euer gemeinsamer Telefonanschluss? Genau, mhm. von zu Hause. Mhm. Ich habe ja bis zu meiner Hochzeit zu Hause leben müssen. Mhm. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was geht da ab? Dann da, okay, dann hat er, der wusste so in etwa, also der hat ein paar Mal versucht anzurufen. Ich habe das irgendwie gespürt, irgendwie geahnt, mhm. dass er das ist. Aber noch eine Zwischenfrage. Diese 2 Jahre, während er weg war, hat dich das nicht total irritiert, dass du nichts von ihm gehört hast? Doch, es hat mich sehr irritiert. Wie hast du das gedeutet? Ich dachte, okay, dann hat er sicherlich eine andere gefunden dort. Ich habe mir das so ausgemalt, weil ich denke, das geht doch nicht. Er verspricht dir hier hoch und heilig Liebe und dann sowas. Wann kamt ihr denn, wie kamt ihr denn dann wieder in Kontakt? Also ich habe dann in der Zwischenzeit dachte ich, okay, bei uns ist das ja so, dann bittet man die um, dann kommt jemand, klopft an die Tür, so klingelt an der Tür und bittet um die Hand. Mhm. Oder waren halt Bekannte von meinen Eltern, meinten, hey, da ist ein toller Junge, der möchte dich zur Frau nehmen, was meinst du? Und ich kannte ihn so flüchtig. Mhm. Da meinte ich, okay, wenn es mit dem einen nicht geklappt hat, wenn deine Eltern wären dagegen gewesen, dann stimmst du dem zu. Echt, das hast du so schnell gemacht? Das habe ich gemacht. Du kanntest den Typ überhaupt gar nicht. Ich habe ihn flüchtig mal gesehen. Freunden, das ist ja irre, wenn ich das immer so höre. In der heutigen Zeit, dass Eltern das vorschlagen. Wen? Die schlagen das vor. Du musst dem ja nicht zustimmen. Ja, klar, aber Nein zu sagen ist wahrscheinlich auch schwer. Oder? Nein zu sagen ist nicht schwer, aber man denkt, okay, man verbeugt sich dann und sagt, okay, die Eltern, die haben dich ein Leben lang großgezogen. Ja, dann macht man das mit. Aber oftmals Ende zum Unglück. Jetzt dann beugst du dich dem Schicksal, richtig. In deinem Fall, das heißt, du hast dich dann darauf eingelassen, hast einen Menschen geheiratet, den du gar nicht kanntest. Wie viel Zeit ist vergangen zwischen zum ersten Mal sich näher kennenlernen und heiraten? 2 Jahre waren das, anderthalb Jahre, 2 Jahre, ja, anderthalb Jahre. Und während dieser Zeit war dir auch schon klar, eigentlich liebe ich den gar nicht? Den wollte ich gar nicht, nein. Ich hatte auch einen Nervenzusammenbruch kurz vor der Hochzeit. Aber warum hast du denn dann, wenn du schon im ersten Moment Ja gesagt hast, deinen Eltern zuliebe, wieso hast du denn innerhalb dieses Jahres oder dieser 2 Jahre, als du bemerkt hast, dass du ihn nicht liebst, deiner Mutter zum Beispiel nicht gesagt, ich kann das nicht, ich kann dir nicht. Ich konnte es nicht, weil bei uns ist dieser Gesellschaftsdruck sehr enorm groß und dann, ach, was denken die anderen, Ja, und diese Gesellschaft, dieser Druck der Gesellschaft, der hat mich letztendlich in dieses Unglück gestürzt. Jetzt, das heißt, du bist jetzt mit einem Mann verheiratet, den du nicht liebst? Ich mag ihn, aber ich liebe ihn nicht. Du schläfst mit ihm? Ja. Was denkst du, wenn du mit ihm schläfst? Ich lasse es über mich hergehen und dann ist okay. Mhm. Ich bin dann immer wie versteinert, da ist keine Leidenschaft, kein Gefühl. Aber ich muss dazu sagen, mit meinem Ex-Freund habe ich auch nie geschlafen. Mhm. Mein Mann ist mein erster Mann. Hast du denn mit deinem Ex-Freund jetzt noch Kontakt? Nein. Nein. Weißt du, wie und wo er lebt? Wo er lebt, weiß ich. Wie er lebt? Er hat immer On-Off-Beziehungen. Mhm. Und ich habe durch seinen Cousin, er hat seinen Cousin mal anrufen lassen. Mhm. Bei wiederum meinem Cousin, dann ist das rausgekommen halt. Ne? Mhm. Dann gab es halt ein wenig Ärger. Und er meinte, deiner Cousine haben wir es zu verdanken, dass er von einer Beziehung in die andere stürzt. Er kann nicht glücklich werden. Mhm, genauso wenig wie deine Cousine. So, das heißt, er ist unglücklich und du bist unglücklich. Ganz genau. Und ihr denkt, im Geheimen denkt ihr, wahrscheinlich du auf jeden Fall, denkst sehr viel an ihn. Sehr viel. Behandelt dich dein Ehemann denn wenigstens respektvoll? Respektvoll, das tut er. Das tut er. Und er weiß das auch. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Er weiß, dass es da einen anderen gibt. Dass es einen anderen gegeben hat. Gegeben hat, genau. In meinen Gedanken aber, dass es einen anderen gibt. Ich weiß es nicht, ob er das spürt, weil, wie gesagt, kurz vor meiner Hochzeit lief dann halt im Radio, wir fuhren mit dem Auto. Mhm. Lief dann das Lied von mir und meinem Ex-Freund, von Xavier Naidoo, alles kann besser werden. Mm-hmm. Und das war unser Lied und dann fing ich an zu heulen. Dann hielt er an der Seite an, meinte, du, ich möchte dich nicht zwingen, mich zu heiraten. Mm-hmm. Wenn ich lasse dich frei, wenn du glücklicher bist, dann geh, meinte er. Das konnte ich dann nicht mehr. Hättest du da mal gesagt, ja, ich will nicht. Ja, aber das hat so viel Stärke in dem Moment gezeigt. Ich dachte, mein Gott, wie stark muss ein Mann sein, um das seiner zukünftigen Frau zu sagen? Ja, das heißt, das ist ein korrekter Typ. Ja, das genau. Muss man wirklich sagen. Also man kann nicht schlecht über den jungen Mann reden. Nein, dann dachte ich, mein Gott, sowas willst du verlassen? Du weißt ja gar nicht, wie der andere sich in anderthalb Jahren entwickelt hat. Ja, aber so kann man nie denken, wenn man liebt. Ja. So, Dylan, du bist tolle 22 Jahre alt, super jung. Ja. Und so unglücklich. Wie soll das weitergehen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, er möchte unbedingt Kinder haben. Nein, du darfst keine Kinder mit dem kriegen. Nein. Das bindet dich ja noch viel, viel mehr und intensiver an den Mann. Ja. Wenn es auch ein korrekter Mann ist. Dylan, ich weiß, das ist jetzt sehr weitreichend, was ich dir sage. Und ich kann dir auch keine schlauen Ratschläge geben, wie man das alles dann macht und organisiert. Mhm. Aber ich finde, das sagt meine Intuition, dass deine Perspektive sein muss, aus dieser Ehe rauszugehen. Das ist immer einfach gesagt. Ja, ich komme aus dem deutschen Kulturkreis. Ich weiß. Wir leben zwar in Deutschland, aber das ist wirklich sehr hart. Das weiß ich absolut. Mhm. Der Hintergrund ist nur, meine Meinung ist, dass du aus der Ehe raus musst. Was dann weiter passiert, das steht sowieso in den Sternen, ob du den anderen bekommst oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es nicht gut, wenn du mit einem Mann zusammenlebst, den du nicht liebst, sondern nur respektierst. Das war vielleicht früher, wäre das vielleicht gegangen, in der heutigen Zeit nicht mehr. Du bist 22, willst du die nächsten 40 Jahre im Unglück leben? Andersrum denke ich mir, ich lebe in einer, ich sag mal, in einer kumpelhaften Beziehung, ja? Mhm. Wirklich in einer kumpelhaften Beziehung, wo jeder seinen Freiraum hat, gewissen Freiraum hat. Mhm. Wenn ich mit ihm richtig Kontakt wieder aufnehmen würde und sich da irgendwas jetzt entwickelt, dann weiß ich ganz genau, dass ich von meiner Familie verstoßen werde. Mhm. Und dann frage ich mich, nicht, dass ich das irgendwann mal diesen Schritt bereue. Mhm. Trotz, dass ich so viel für ihn empfinde, verstehst du? Ich verstehe das Dilemma. Aber wie man es hin und her überlegt, die Alternative ist unglücklich sein. Mhm. In einem Leben zu stecken, zu dem man sich selbst nicht entschieden hat. Mhm. Das ist das Dilemma, in dem ihr, die ihr in der dritten, vierten Generation hier geboren seid, steckt. Mhm. Das ist mir völlig klar. Und da gibt es auch keine klare Lösung. Es gibt junge Menschen, die dann den Weg gehen und sagen, dann ist mir mein Glück wichtiger als meine Familie. Mhm. Dann gibt es auch die Variante, dass die Familien doch irgendwann einlenken und sagen, das Glück unseres Kindes liegt uns am Herzen. Ja. Aber das kann man alles nicht vorher sagen. Das kommt immer auf die Familien an. Ich kann dir nur sagen, höre auf dein Herz und tue Dinge, zu denen du stehen kannst, dass du dich im Spiegel anschauen kannst und sagst, ja, so lebe ich richtig. Ja, weißt du, was das Problem auch ist? Wir werden in dem Kulturkreis auch so erzogen, dass uns wird ja jede Aufgabe weggenommen. Mhm. Ne? Mhm. Die Eltern, die haben Angst, dass die Töchter zu selbstständig werden. Na ja, na ja. Und bevor die selbstständig werden, werden die eigentlich, sage ich mal, ganz, ganz schnell unter die Haube gebracht, sage ich jetzt mal. Dylan, und dort, ja. Ich möchte gerne, dass noch eine Frau, das ist vielleicht dann noch ein anderer Aspekt, eine Frau auch nochmal mit dir redet, nämlich meine Psychologin. Ja. Vielleicht hat sie noch einen neuen Aspekt zur Sache hinzuzufügen. Einverstanden? Sehr gerne, vielen lieben Dank. So, ich habe dir meine Meinung gesagt. Mal sehen, was Sabine gleich sagt. Sabine ist meine Psychologin heute Nacht. Mhm. Ich bitte dich aufzulegen und sie ruft dich gleich an. Okay. Alles vielen Gute. Lieben Dank. Und ich wünsche dir das Glück, wie immer es auch aussehen mag. Danke. Tschüss. Danke dir vielmals. Ja, ciao, tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wie diese Woche so abläuft. Also wir sind am Donnerstag und am Freitag wegen Karneval nicht im Fernsehen, aber bei 1 Live im Radio. Und nächste Woche Montag, das Rosenmontag, da fällt die Sendung ganz aus. Da sind auch wir Jack, da können wir nicht hier sitzen. So, und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema morgen sagen. Morgen, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Allein. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die, ja, die völlig allein sind, sprich extrem einsam leben. Dann weiter mit Leuten, die sich im Leben, in ihrem Leben schon mal sehr, sehr allein gelassen gefühlt haben. Oder die ganz bewusst auch das Alleinsein gewählt haben und sich dabei pudelwohl fühlen. Und auch noch gerne mit Menschen, die sich mit ihrer Meinung alleine oder ziemlich alleine fühlen. Oder die sagen, ich habe dieses oder jenes ganz alleine geschafft. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema allein reden wollt, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft morgen an ab 0 Uhr. Wie immer könnt ihr anrufen oder gerne auch während der Sendung. Thema morgen allein. Thema heute ganz offen für alle eure Themen. Und hier ist der Bernd. Der Bernd ist 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Bernd, um was geht's? Ja, es geht um meine Verlobte. Also vor 3 Wochen ist was passiert. Da hatte meine Verlobte mich nachts gerufen gehabt, um 2:10. Mhm. Und ich war noch am Fernsehen gucken. Dann bin ich im Schlafzimmer gegangen und die konnte sich nicht mehr bewegen. Die Hände nicht mehr, die Beine nicht mehr, gar nichts mehr. Die konnte gar nicht mehr aufstehen, nichts mehr. Und ich denke, was ist denn los? Dann habe ich gesagt, was hast du denn? Ich weiß es nicht. Ich sage, ob ich einen Schlaganfall habe oder was? Ich weiß es nicht. Mhm. Dann musste sie auf Toilette, sie konnte nicht mehr, da hat sie sich eingemacht und alles. Mhm. Dann habe ich sofort einen Krankenwagen angerufen gehabt. Dann haben sie ein Krankenhaus gebracht. Und dann haben sie gesagt, ich sollte nach 2-3 Stunden ungefähr mich melden, die Tasche vorbeibringen und alles. Mhm. Was sie braucht. Und dann habe ich nur gehört, wo der Arzt dann zu mir sagte, wir haben sie in künstlichen Koma versetzt, weil sie hätte einen Zucker gehabt von über 1000 und normal ist ungefähr zwischen 90 und 100. Mhm. So, da haben sie in künstlichen Koma versetzt, da war sie jetzt 1,5 Wochen drin. Ja. Und in dem Koma hat sie zweimal einen Herzstillstand gehabt, haben sie wiederbelebt gehabt und dann hat sie ein Herz, irgendwie so ein Gerinnsel im Herz, das ging ins Bein rein und dann wurde das Bein taub und haben sie ihr das Bein auch noch jetzt abgenommen, mit über dem Knie. Ach du lieber Gott. Aber Bernd, nochmal vorab noch die Frage, was war denn der erste Grund, weswegen sie dann diese Lähmungserscheinungen hatte und den Zucker so hoch hatte, was war das? Also da war eigentlich gar nichts. Sie hatte immer nur Durst gehabt, aber es waren keine irgendwie Erscheinungen da und gar nichts. Was sagen denn die Ärzte, was es ist? Ja, die Ärzte haben nur erzählt vom Zucker. Und was sagen die jetzt? Wie man den Zustand jetzt definieren kann, was für eine Erkrankung? Ja, also Der Kreislauf war ja total, die war ja an der Maschine angeschlossen, der Kreislauf war ja nicht mehr da, da war ja gar nichts mehr bei ihr da irgendwie. Und die Ärzte sagen jetzt zurzeit, weil die haben sie jetzt von Lippstadt nach Münster verlegt, wegen der Lunge, weil die nicht richtig kräftig oder am Atmen war. Jetzt haben sie so langsam aus dem Koma rausgeholt, aber jetzt, und die Ärzte haben ja auch gesagt mit dem Bein, dass es abgenommen wurde, aber sie registriert das ja gar nicht so richtig. Sie vergisst das immer wieder, wie die Ärzte mir das sagen. War das denn, ich meine, das ist sehr schwer für dich wahrscheinlich zu beurteilen, war das wirklich nötig, die Amputation? Ich kann da jetzt auch gar nicht so sagen. Ich bin ja kein Arzt, aber wir sind 34 Jahre zusammen und mir tat das ja so leid. Mm, natürlich, das ist ja auch hochdramatisch. Ich war ja im Krankenhaus in dem Moment, wo der Arzt da sagte, wir müssen jetzt sofort gleich operieren. Mm. Ja, das tat mir so leid. Sie ist jetzt allmählich bei Bewusstsein. Sie wird doch am Hals noch so beatmet, ne? Erkennt sie dich denn? Ja, ich war vor 4 Tagen war ich da und dann macht sie immer die Augen immer so zu und wollte immer anfangen zu weinen. Mhm. Dann habe ich sie immer gestreichelt. Ich sage, wein doch nicht, Schatz. Mhm. Ich sage, du musst nicht weinen. Ich halte immer zu dir, egal was ist. Ja, gut, ich habe sie mit dem Bein nicht angesprochen, ne? Ja. Nur wo ich in Münster angerufen habe, wo die Ärzte mir gesagt haben, wir haben ihr das erklärt. Aber die hat das gar nicht so registriert mit dem Bein oder so, ne? Das haben wir so viel. Ja, das glaube ich wirklich. Ja. Haben die dir denn erklärt, ich frage das jetzt nochmal, was jetzt mit ihr los ist? War das nun ein Schlaganfall mit schweren Folgen? Die Vermutung war ja ein Schlaganfall, weil sie ja sich nicht mehr bewegen konnte. Es war aber keiner. Im Körper fehlte Kalium, das Lebensmittel, was ganz wichtig im Körper ist, Kalium sowieso. Mhm. Was wie das Herz ist, so ist das Kalium und im Körper sowieso. So hat der Arzt mir das erklärt gehabt. Und dann, aber mit dem Zucker, da war vorne keine Erscheinung irgendwie oder so. Mhm. Nur, dass sie immer ein bisschen mau und müde war und Durst hatte. Glaubst du denn, dass sie bei klarem Verstand ist? Ja, also wo ich bei ihr war, am Bett war, wo ich sie immer gestreichelt hatte, die habe ich total verstanden und die konnte ja jetzt nicht reden. Mhm. Die kann ja noch nicht reden. Die macht immer mit den Augen und drückt die immer ganz fest zu und lächelt. Gibt es denn eine Prognose von dem behandelnden Arzt? Nein. Der Kardiologe war gestern da und der sagte aber auch noch nicht viel. Also wir müssten noch abwarten. Die wollen sie so schnell wie möglich wieder von den Schläuchen jetzt loswerden, dass sie wieder sprechen kann und so und alles. Mhm. Weil sie kann ja zurzeit ja nicht sprechen, weil sie ja doch alles an Schläuchen liegt und so. Mhm. Mit den Tröpflern und was alles da angeschlossen war, hat sie glaube ich jetzt noch 3. Vorher waren es glaube ich 10. Da sind sie schon runtergegangen. Ich finde es so. Ach so, und sie hatte ja, wo das Bein abgenommen wurde, ne? Mhm. Hatte sie ja noch eine Blutvergiftung bekommen. Mhm. Eine ganz schwere. Und da haben sie ja 2 Antibiotikum, hat sie bekommen da. Und da sagte ich soll mir keine großen Hoffnungen machen. Sieht nicht gut aus. Ja, also es ging um Leben und Tod. Das kann man so sagen. Ja. Jetzt kann ich dich natürlich verstehen. Ihr seid so lange, so viele Jahrzehnte zusammen. Ja, und von heute auf morgen passiert so. Wir sind ja 24 Stunden immer am Tag zusammen gewesen. Ja, ne? Ist das natürlich unglaublich jetzt, traurig, dass jetzt im November ist meine Mutter noch gestorben. Ach so, das auch noch. Hm. Und dann haben meine Geschwister mir noch nicht mal Bescheid gesagt, dass meine Mutter gestorben ist. Hm. Ich hab beim Einkaufen von Bekannten erfahren, dass meine Mutter tot ist. Das heißt, da war ein schlechtes Verhältnis zwischen dir und den Geschwistern. Ja. Weil ich ja sowieso mit Angstzuständen zu tun habe, dann bin ich nirgendwo hingegangen oder so. Mhm. Eigentlich hatte ich auch nicht telefoniert oder sowas, aber. Mhm. Sag mal, Bernd, hatte deine Partnerin denn irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden, bevor das passiert ist? Ja, ihre Mutter ist vor 2 Jahren gestorben, seitdem ist sie eingeknickt. Was heißt eingeknickt? Seelisch? Ähnlich ist sie eigentlich, ja, weil wir hatten für die Mutter hatte Krebs, auch Krebs, die hatte Krebs gehabt und wir hatten für sie alles getan. Ich habe für sie gekocht gehabt und alles. Mhm. Aber so Gesundheit, so körperlich nein, war eigentlich gesund. So, nein, die war auch noch nie im Krankenhaus. Doch einmal mit einem Sprungbein gelenkt, aber sonst war die gesund. Habt ihr gemeinsame Kinder? Na, sie hat eine Tochter, aber die hat sie damals abgegeben gehabt an ihre Schwester. Mhm. Hast du denn jemanden, der dich jetzt ein bisschen stützt? Das ist für dich ja auch eine ganz große Belastung. Ich bin ganz alleine zu Hause. Du hast niemanden, mit dem du reden kannst und dich austauschen kannst? Ich spreche ab und zu mal mit dem Bruder, aber ab und zu meine ich immer, die fragen mich nur aus, die verstehen mich irgendwie nicht. Also, wie weit wohnst du denn entfernt von der Klinik, wo sie jetzt liegt? Ja, das sind, glaube ich, über 70 Kilometer. Ach du je. Und wie oft? Ja, und ich bin arbeitslos. Das heißt, du kannst auch aus Kostengründen da gar nicht ständig hinfahren. Am liebsten wäre ich aber jeden Tag da. Ja, aber es geht ja wahrscheinlich nicht, weil es zu teuer ist. Nein, das geht ja auch nicht. Ich weiß ja jetzt auch nicht weiter, wie es mit der Wohnung ist. Weil wir haben eine Dusche und die ist ziemlich klein und alles. Ich weiß ja auch nicht. Ich habe jetzt auch schon das Schlafzimmer renoviert, aber ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Nee, du weißt ja gar nicht, ob sie nach Hause kann und wie, in welchem Zustand sie nach Hause kann. Ich weiß ja auf jeden Fall, dass sie in eine Reha-Klinik muss. Also das ist ja auch richtig so, das verstehe ich ja auch. Das muss ja auch so sein. Das wird so sein, ja, das wird so sein. Ich finde, Bernd, irgendwie muss es zu organisieren sein, dass du im Moment jemanden zumindest ein bisschen an deine Seite bekommst, der dich stützt. Ja, aber ich habe ja keine, ich habe keine Mutter mehr, ich habe keine, mein Bruder, der redet nicht mit mir. Ja, ja, ja. Die sind alle so hochnäsig, meine Schwester auch. Ich verstehe auch nicht, warum. Wir wollen mal im Hintergrund jetzt gleich mal ein bisschen gucken, ob wir für dich eine Anlaufstelle haben, wo du auch mal hingehen kannst und, um es mal ganz einfach auszudrücken, deine Seele ausschütten kannst und dir auch ein bisschen Rückhalt geben kannst. Ich konnte auch noch nie mehr trauern über meine Mutter. Ich habe noch nie mal eine Träne verweint, ne? So. Außer jetzt bei meiner Verlobten, aber jeden Tag, jede Nacht, jeden Morgen. Deswegen werden wir ich mache mal Kerzen an, kaufe Blumen für meinen Schatz. Bernd, jetzt werden wir dich gleich mal zurückrufen und im Hintergrund ein bisschen forschen für dich, in der Hoffnung, dass wir dir noch einen guten Ratschlag geben können, wohin du dich wenden könntest. Sehr gerne. Dafür bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine gleich zurückkommen. Danke echt, dass ich mit dir sprechen konnte. Ja, und von Herzen für deine Partnerin natürlich alles, alles Gute und für dich auch Kraft. Ja, du legst schön, bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Ne? Tschüss. Ciao. Tschüss. So. Und hier ist Birgit. Birgit ist 44. Guten Morgen, Birgit. Hallo. Hallo, Birgit. Um was geht's bei dir? Mein Mann ist sehr schwer krank. Mhm. Was hat er? Er hat einen Gehirntumor. Mhm. Ein Glioblastom. Ja. Unheilbar. Ja. Seit 3 Wochen ist er im Hospiz. Das heißt, es ist so weit fortgeschritten, dass man überhaupt nichts mehr machen kann? Ja. Wie lange leidet er schon an der Erkrankung? 4 Jahre. Was hat man alles gemacht? Operiert. Es gab ein neues Medikament 2010. Davon hat man sich sehr viel versprochen. Mhm. Es gibt auch jetzt noch Patienten, die dieses Medikament bekommen, wo der Tumor nicht nachwächst. Bei meinem Mann leider hat es nicht geholfen. Mhm. Er ist jetzt halbseitig gelähmt und er war daheim und ich habe alles versucht, meine Kinder und ihn unter einen Hut zu bringen. Wie viele Kinder habt ihr? 2. Wie alt sind die? 11 und 5 Jahre alt. Mhm. Das klingt nach viel Arbeit. Sehr viel Arbeit und es ging nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich bin am Punkt angekommen, wo ich einfach gesagt habe, er muss weg oder ich flippe aus. Mhm. Ist er ganz klar noch bei Verstand und ansprechbar? Er ist ansprechbar, aber manchmal vergisst er halt Sachen. Mhm. Hast du mit ihm dann darüber beratschlagt, ob er ins Hospiz geht? Das Problem ist, mein Mann nimmt es nicht wahr. Er ist ein Kämpfer und es ging immer irgendwie weiter. Ach so, also den haben sie so oft operiert und Bestrahlung und Chemo und mein Mann ist immer arbeiten gegangen, auch wenn er 2x die Woche in die Uni musste, um sein Chemo zu nehmen. Aber er ist immer arbeiten gegangen und er denkt jetzt noch, dass er wieder gesund wird. Das ist das Riesenproblem. Hat er nie dich oder einen Arzt gefragt, werde ich wieder gesund? Die Ärzte haben mir nur die Wahrheit gesagt. Nur dir? Ja. Warum hast du sie ihm nicht gesagt? Ich habe es versucht und mein Hausarzt auch, aber das will er nicht wahrhaben. Und das bringt mich zur Verzweiflung. Und es hängen so viele Probleme daran, dass ich, so wie heute Nacht, einfach nicht schlafen kann, weil ich über alles nachdenke und fast am Verzweifeln bin. In der Regel wissen ja die Menschen, wenn man in ein Hospiz kommt, dass man nicht mehr geheilt wird. Weiß er das auch? Er will es nicht wahrhaben. Hm. Wie ist denn sein Zustand im Moment? Kann er sich bewegen? Hat er Schmerzen? Beschreib das mal. Kann Schmerzen er sprechen? Schmerzen hat er keine. Er kann sprechen. Er ist halbseitig gelähmt. Die linke Seite geht gar nichts mehr. Mhm. Am linken Auge sieht er wenig. Was wir hier durchgemacht haben, vor allen Dingen die Kinder. Die Kinder haben das alles mitgekriegt. Und Was war das besonders Schlimme jetzt für dich und die Kinder, dass er zu Hause war, als er zu Hause war? Ja, er ist nach der OP im Sommer ist er hier rumgelaufen, ist einfach hingefallen. Er hat die Tische hier kaputt. Er ist auf die Tische draufgefallen, auf den Wohnzimmertisch, weil er es nicht gesehen hat, weil er einfach hingefallen ist. Und mein großer Sohn war hier alleine, weil ich mit sowas nicht gerechnet habe. Und er hat sich aufgeschlagen überall. Und dann habe ich halt gemerkt, oha, es geht in eine andere Richtung. Ich muss jetzt aufpassen auf ihn. Und Hast du mit ihm auch noch geschimpft, das über deinen Mann? Ja. Habt ihr gestritten auch? Nein, ich habe mit ihm geschimpft, dass er es mir nicht sagt. Wie hat er sich dann dazu geäußert? Es wird schon wieder. Und er hat es gar nicht so wahrgenommen. Wie soll ich ihn das beschreiben? Er will das nicht wahrhaben. Er verdrängt alles. Und das ist unser Riesenproblem. Ich kann mit ihm nicht über Sachen reden, weil er alles verdrängt, weil er einfach denkt, er wird wieder gesund, aber es ist nicht so. Wie war das denn, als er jetzt vor ein paar Wochen ausgezogen ist bei euch in das Hospiz? Wie war das? Vorher war er in der Klinik, weil seine Blutwerte so schlecht waren. Dann ist er auf die Palliativstation gekommen und da haben sie ihn super versorgt und hat man sich richtig um ihn gekümmert. Und jetzt ist er halt da oben und... Achso, er war nach der Palliativstation nicht mehr zu Hause, sondern ist direkt ins Hospiz gegangen. Ja. Du sagst mit großer Verzweiflung gerade, er verdrängt alles, er verdrängt alles. Ja. Ich bin ja auch mal dafür, dass man ehrlich ist, auch Schwerstkranken gegenüber. Allerdings glaube ich, dass man da auch Einschränkungen machen muss. Wissen Sie, wenn ich mit ihm rede, dann er macht auf mich den Eindruck, dass er das alles versteht, aber 5 Minuten später sagt er genau das Gegenteil. Also dann muss ich ja denken, er kriegt es nicht mehr so richtig mit im Hirn. Aber vielleicht, Birgit, ist das seine Art und Weise und seine Methode, mit diesem schweren Schicksal umzugehen, es nämlich in irgendeiner Weise ständig und immer wieder zu verdrängen. Muss man das nicht auch dann irgendwann akzeptieren? Offensichtlich ist das ja ein ganz, ganz festes Verhalten von ihm, dass er das so macht. Kann man ihn nicht einfach jetzt in Ruhe lassen, dass er die Welt und das Leben so sieht, wie er es meint, sehen zu wollen? Vielleicht ist das gnädiger. Er will ja nach Hause. Er will nach Hause und das packe ich nicht. Das packe ich nicht mit meinen... mit meinen Kindern, ich schaffe das nicht, die Kinder zu versorgen und ihn, das kriege ich nicht unter einen Hut, das geht nicht. Gibt es denn, ich weiß, das ist immer sehr schwierig und kaum ein Arzt sagt es, aber manchmal dann doch, gibt es eine Prognose? Ja, die in der Uni haben mir gesagt, dass er vielleicht Weihnachten nicht mehr da ist, also die haben das ganz schwarz gesehen, ja. Also letztes Weihnachten schon? Ja. Ah ja, das heißt, es ist sehr weit fortgeschritten. Ja. Vielleicht, Birgit, dein Bestreben sein, ihm gar nicht zu vermitteln, dass er sterben muss. Offensichtlich will er das gar nicht wahrhaben. Sondern dein Bestreben sollte sein, ihm klarzumachen, dass es besser ist, im Hospiz zu bleiben, weil er da gut versorgt wird und das für dich und für die Kinder zu belastend ist und du ihn oft besuchen kommst. Wäre das ein Weg? Das habe ich doch schon gemacht. Bitte? Das habe ich schon gemacht. Und was sagt er dann? Er will heim. Er will einfach heim. Und du kannst es nicht. Die Kinder leiden drunter, wenn er nachts um 4, 4:30 schreit, dass er Frühstück will. Mein Großer ist in der Schule, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich da einen Mittelweg finde. Ich merke auch, dass du mit den Nerven auch sehr runter bist mittlerweile. Ja, ein bisschen. Wie oft besuchst du ihn? Ich war jetzt morgen wieder zu ihm. Und wann warst du das letzte Mal da? Am Sonntag. Spricht er das jedes Mal an, ich will nach Hause? Ja. Und was sagst du dann? er muss noch bis Ende des Monats da bleiben, um seine zu sehen, wie seine Blutwerte sind, weil er hat momentan noch eine ansteckende Hepatitis. Mhm. So kann man es ihm erklären, dass er noch da bleiben soll. Ja. Hast du mal versucht, zusammen mit den Mitarbeitern im Hospiz vielleicht eine Lösung zu finden, dass man ihn überzeugen kann, dass er dort besser versorgt ist? Das werde ich morgen mal in Angriff nehmen. Vielleicht werden wir einen Weg finden. Mhm. Ich glaube, Birgit, so wie du die Situation schilderst, dass es der richtige Weg ist, wenn er dort bleibt. Obwohl einem das natürlich das Herz bricht, wenn ein Angehöriger ständig sagt, ich will nach Hause, und man schlägt diesen Wunsch aus. Aber du hast ja eben auch die Verantwortung für deine Kinder. Ja, meine Frage ist, für wen soll ich mich denn entscheiden? Mhm. Für ihn? Mhm. Soll ich für ihn alles machen? Natürlich will ich das, aber ich muss ja auch für die Jungs da sein. Mhm. Wohnst du in der gleichen Stadt, wo das Hospiz ist? Nein. Wie weit ist das auseinander? Eine Stunde Autofahrt. Gibt es in deiner Nähe kein Hospiz? Doch, aber da darf er keine Therapie mehr machen. Mein Mann will noch Therapie machen. Das ist ja das Unglaubliche. Das ist. Er will noch Avastin und es ist unglaublich, aber ja. Also worauf ich hinaus wollte war. Das ist wirklich eine schwere moralische Frage, die du da stellst. Ich fände eigentlich eine gute Lösung, wenn er in einem Hospiz in deiner unmittelbaren Nähe wäre und du jeden Tag hingehen kannst und jeden Tag bei ihm bist, aber dein Lebensraum in der Wohnung für die Kinder geschützt bleibt. Das fände ich eigentlich eine gute Lösung. Dann wirst du deinen Kindern gerecht und ihm gerecht. Ich hätte schon schwere Bedenken, jetzt zu sagen, nimm ihn wieder mit nach Hause, in Anbetracht dessen, was du gerade erzählt hast. Ich hätte die Sorge, dass du das irgendwann nicht mehr schaffst, dass du einen Nervenzusammenbruch bekommst. Und du hast zwei Kinder und ein recht kleines Kind auch noch. Und dass die Kinder das auch nicht verkraften und die Kinder für ihr Leben gezeichnet sind durch diese schlimmen, schlimmen Eindrücke, die sie haben. Glaubst du, dass dein Mann, wenn er jetzt ganz gesund wäre, so wie er früher war, würde er dann auch sagen, ich will nach Hause? Natürlich. Mhm. Wenn er gesund wäre. Also natürlich, wir haben ein schönes Leben gehabt. Ja, also die Krankheit hat unser Leben zerstört. Mhm. Ich fragte es deshalb, weil ich überlegt habe, ob dieses Ich will nach Hause vielleicht auch aus der schweren Erkrankung resultiert, dass er vielleicht das gar nicht mehr alles so einschätzen kann, was das bedeutet. Die Vermutung habe ich schon, dass er das nicht richtig mehr kapiert, was das ist und bedeutet. Vor allen Dingen, wenn du auch noch sagst, dass er alles verdrängt. Ja, sprich doch mal morgen auf jeden Fall mit den Leuten vom Hospiz. Erzähl denen mal die Situation. Ich glaube, die werden sicher öfter mit solchen Fällen konfrontiert sein. Versuche mit den Erfahrungen der Leute, dass du profitierst von den Erfahrungen. Das Schlimme ist ja, ich sehe, wie meine Kinder wieder lachen daheim. Ja? Mhm. Ich sehe, wie meine Kinder wieder aufblühen, wenn es hier Ruhe ist, wenn ich jeden Tag 15 Leute hier antanzen, wenn es einfach ruhig ist, wenn ich nicht unter Strom stehe, ja? Mein Mann braucht Ganztagespflege. Ich glaube, es ist nicht moralisch verwerflich, dass du in diesem Fall dich für deine Kinder entscheidest, ohne natürlich deinen Mann zu vernachlässigen in Form von Besuchen, wie ich es gerade sagte. Liebe Birgit, du hörst die Musik im Hintergrund und die Sendung ist gleich vorbei. Ich möchte dich aber jetzt keinesfalls so hier rauswerfen und abwürgen, sondern die anbieten, dass wir dich, das heißt meine Psychologin, dich auch gleich nochmal anruft, okay? Ja. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine meldet sich gleich nochmal bei dir. Alles ja. Gute. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Dohnke, Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Allein. Ich möchte gerne rundum über das Thema Allein mit euch sprechen. Seid ihr einsam? Seid ihr allein? Seid ihr freiwillig einsam? Seid ihr schon mal allein gelassen worden? Steht ihr mit einer Meinung vielleicht völlig allein da? Vielleicht habt ihr es schon mal ganz alleine geschafft, aus einer sehr schwierigen Situation herauszukommen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und um 1 sind wir dann hier. Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.